dramatisch, fan, fan, fanatisch und tanzen automatisch. Musik geht so sympathisch, fan, fan, fanatisch und tanzen so ekstatisch. Fanatisch. Fanatisch.